Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Willi Winkler ist offenbar ein vielseitig interessierter Mann. Er schreibt über die Stones, Bob Dylan und Martin Luther und er hat sich ausführlich mit dem Linksterrorismus der Rote Armee-Fraktion beschäftigt. Das neue Buch von Willi Winkler erscheint morgen und das greift ein ganz anderes Thema auf, nämlich die rechten Seilschaften der Nationalsozialisten in der damals jungen Bundesrepublik. Helmut Böttiger stellt dieses Buch heute schon vor. Guten Morgen. Guten Morgen. Winkler nennt sein Buch Das braune Netz und er legt es vor in dem Jahr, in dem die Bundesrepublik 70 wird. Jetzt könnte man ja meinen, da ist schon alles gesagt und alles erforscht. Da hat es auch in der Vergangenheit etliche Kommissionen gegeben, beispielsweise im Justizministerium. Was kann Winkler denn an Neuem bieten? Naja, das ist alles schon lange her mit der Aufarbeitung. Also in den 60er Jahren bei den Auschwitz-Prozessen fing das an. Das war die Zeit, das lag noch nicht so lange zurück. Mittlerweile liegt es wirklich sehr lange zurück und man merkt, das ist irgendwie schon ein bisschen ferngerückt. Und jüngere Historiker im Moment, zeitgeschichtlich, ist mehr so der Aspekt der gelungenen Durchsetzung der Demokratie. Das sei relativ organisch vonstatten gegangen. Die Bundesrepublik ist eine Erfolgsgeschichte und diese ganzen Verwerfungen, dass da lauter Nazis in Führungsposition waren, ist eigentlich ein bisschen in Vergessenheit geraten. Welche Beispiele führt Winkler an? Also aus allen Bereichen der Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien, das Wichtigste, darauf legt er auch großen Wert, ist die Organisation Gehlen, die Keimzelle des Bundesnachrichtendienstes. Und da wird vollkommen klar in den entscheidenden Machtstrukturen, BND, Verfassungsschutz, Wehrmacht, Bundeswehr, saßen wirklich die alten Nazis in Schlüsselpositionen, die schon unter den Nazis in Schlüsselpositionen waren. Und die Organisation Gehlen ist besonders spannend, weil die hat im Grunde auch die Medien infiltriert. Also nicht nur, dass der direkte Kontakt zur Bundesregierung mit Hans Globke als linke und rechte Hand von Konrad Adenauer, der wirklich auch an den Judenermordungen bürokratisch an höchster Stelle beteiligt war. Also es wurde alles infiltriert mit dem Sinn, was früher die Juden waren, sind jetzt die Kommunisten. Also der unmittelbare Übergang von Antisemitismus zu Antikommunismus, das wurde gesellschaftlich richtig bis in die letzten Verästelungen infiltriert. Und das merkt man auch, Willi Winkler zeigte sehr stark auf, an dem Phantom der Roten Kapelle, ein Widerstand gegen Hitler, der kommunistisch definiert war. Mhm. Und diese Rote Kapelle wird zu einem Riesenfeind, einem Schreckgespenst in der Bundesrepublik, die sei immer noch da und die bedroht jetzt die Festen der Gesellschaft. Gibt Winkler eine Antwort auf die Frage, wie es dazu kommen konnte? Also er hat eine These und da kann man lange drüber streiten, dass natürlich, und das hat Adenauer auch immer propagiert, man braucht die Experten, um überhaupt eine Verwaltung aufzubauen und so ein System aufzubauen. Und die, die irgendwie Bescheid wussten unter den Nazis, die sind unverzichtbar als Experten, um überhaupt die Verwaltung in Gang zu setzen. Und das ist ein ewig langes Thema. Also ich bin da nicht so überzeugt davon, dass das wirklich nötig war. Es hätte Alternativen gegeben, also Willi Winkler nennt auch den Politiker Gustav Heinemann als Alternativfigur zu Konrad Adenauer schon Anfang der 50er Jahre. Natürlich hätte man nicht alle Schlüsselpositionen mit alten Nazis besetzen müssen. Und dieser Aspekt hat auch was leicht Zynisches. Naja, das ist alternativlos. Die wussten halt Bescheid. Bei Willi Winkler ist auch Hans Globke gar nicht so ein Feindbild, weil der war ein fähiger Bürokrat, der im Hintergrund agieren konnte, sich nicht an der Macht berauschte. Und von daher ist es ein bisschen auch ein skandalisierender Ton, der sich im Skandalisierenden auch ein bisschen genießt. Dennoch ist es natürlich klar, dass Willi Winkler die wesentlichen Aspekte aufzeigt, die wirklich auch in Erinnerung gerufen werden müssen. Von daher ist dieses Buch natürlich auch äußerst verdienstvoll. Das heißt, Sie sind nicht so ganz einverstanden mit dem Geschichtsbild und mit dem Geschichtsverständnis von Willi Winkler? Naja, also er legt schon die Grundstrukturen bloß. Ich glaube, was mich ein bisschen beim Lesen beschäftigt hat, ist der ja Spiegel-Magazinton, in dem er schreibt. Das ist ja jetzt ein bisschen so in Verruf geraten, das meine ich gar nicht. Aber er hat so die flotte journalistische Schreibe, die so ein bisschen auch so einen triumphalen Gestus hat. Ja, ich decke jetzt alles auf, ich zeig euch das. Und es gibt eigentlich keinen Raum der Nachdenklichkeit, der Gelassenheit, dass man wirklich die Dinge aus der Distanz so gegeneinander abwägt, sondern es gibt immer so einen gewissen Unterton des Triumphalen, ohne dass das eine bestimmte politische Stoßrichtung hat, also dieser leicht zynische Aspekt, naja, es konnte gar nicht anders sein, dass die Nazis da waren, ist ein Bestandteil dieses Tons, der im Grunde sich selbst auch ein bisschen feiert, aber man muss unterm Strich sagen, das sind Nebenaspekte, also dass er wirklich den Finger nochmal in die Wunde legt, dass es große Kämpfe brauchte, um die demokratischen Strukturen in der Bundesrepublik durchzusetzen, vor allem in den 60er Jahren, das ist ganz wesentlich, das war nicht so leicht, wie im Moment in der Zeitgeschichte das so gesagt wird, das war irgendwie ein selbstverständlicher Weg, die Amerikaner waren das Vorbild, das hat alles reibungslos funktioniert, so war es eben nicht, welche Opfer das kostete, gerade in den 50er Jahren, das wird allerdings bei Winkel-Winkler auch dargelegt, also welche unermesslichen Leistungen es war gegen diesen Adenauerschen Grundgestus irgendwie etwas ausrichten zu können. Helmut Böttiger über Willi Winkler und das braune Netz, wie die Bundesrepublik von früheren Nazis zum Erfolg geführt wurde. 416 Seiten erscheinen morgen bei Rowohlt und kosten dann 22 €.